1 live. 1 live. Moving. Einige wenige Glückliche unter euch werden heute Zeuge einer absoluten Premiere, nämlich die erste Arena-Show von Alex Warren überhaupt aus seiner Tour. Düsseldorf, falls ihr gerade auf dem Weg seid, ich habe das perfekte Warm-Up-Programm für euch. Jetzt noch ganz schnell ein paar Minuten, weil er hat so viele Hits. Ordinary in einer etwas anderen Version oder als Mashup auf jeden Fall gleich und die neue Single Fever Dream jetzt direkt als Anfang für den ersten 1 Live Moving Mix an diesem Ostersamstag. Dream und Ordinary meets If I Lose Myself, ein DJs from Mars Mashup. Waters watered down, this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk and revived. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild from the ordinary. You got me kissing the ground, let me say. Alex Warren, schönen Gruß und ich hoffe, ihr habt viel Spaß heute Abend in Düsseldorf bei der ersten Arena-Show. Hier läuft der Moving Mix. Wir sind nonstop mit brandneuem Sound für eure Saturday Night Playlist in 1 Live. Jetzt kommt Free Your Mind von Prosper und Clooney. 1 Live. Moving Mix mit Jan-Christian Zeller. Wochenende XXL. Moving Mix XXL. Jetzt schon iconic, der Track für Sommer 2026. Free Your Mind in 1 Live Moving. In 1 Live Moving und Party-Alarm. First come, first serve. 2 Tickets für die 1 Live Club Party am 16.04. für dich, Mia. Danke für die Nachrichten, sind angekommen. Ich melde mich gleich. push the Osterfeeling on mit 1 Live Moving.